Rote Fahnen, Luxemburg-Liebknecht, Gedenkbriefmarken, linke Zeitungen und Erbsensuppe. Volksfeststimmung vor der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Rote Nelken gingen für 1 Euro das Stück weg. Ein Schalmeienorchester spielte im Nieselregen die Hits der Arbeiterbewegung. Auf zum Kampf und die Internationale. Am Morgen hatte die Linken Prominenz mit Grenzen. Der KPD-Mitbegründer Luxemburg und Liebknecht gedacht, sie waren vor 100 Jahren von Freikorps-Angehörigen ermordet und in den Landwehrkanal geworfen worden. Die Botschaft von Rosa Luxemburg sei, das größte Maß an Verbesserung für die Menschen zu erkämpfen, ohne das Gesamtziel aus den Augen zu verlieren, demokratischer Sozialismus aus Kippings Sicht. Linken Co-Vorsitzender Rieksinger sagte, Luxemburg habe Demokratie, Freiheit und Sozialismus zusammengedacht. Zu DDR-Zeiten war das Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Pflichtprogramm. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer waren wieder blaue FDJ-Fahnen zu sehen. Honecker-Nachfolger Egon Krenz strickte an der Legende, er sei schon immer gegen Gewalt in der Politik gewesen. 1989 hatte er mit einem Tiananmen-Szenario gedroht. Panzer hatten damals in Peking Demonstranten niedergewalzt.